leisen, es geht den Galgen zu. Folgt uns die Galgenwiesen, ein Stall in den Grundlandshall, wo uns die Raben grüßen. Was kann verfügt das?